England zählt einschließlich der Schottenlogen 225.000 Freimaurer. Darunter befinden sich 43.000 Juden, das ist beinahe der fünfte Teil. Es gibt jedoch Logen, die sich nahezu ausschließlich aus Juden zusammensetzen, wie zum Beispiel die Loge Shelley, die zu drei Vierteln aus Juden besteht. Ja, sogar rein jüdische Logen, wie die Hiram's Lodge. Die letztgenannte verursachte jedoch so viele Skandale, dass der Großmeister des Ordens, Prinz Eduard Albert, später Eduard der Siebente, sich entschließen musste, sie aufzulösen. Überaus bezeichnend sind auch folgende Logennamen: König Salomon, König David, König Saul, Baron Hirsch, Lord Rothschild, Henry Bernstein, Sir Albert Sassoon und andere. Und es würden ganz merkwürdige Dinge herauskommen, wenn der Archiberit, dem diese Logen unterstehen, so boshaft wäre und sprechen wollte. So versichert uns der französische Schriftsteller mit dem Decknamen Theo Daedalus in seinem Buche L'Angleterre Juive. Namentlich seit dem deutsch-französischen Krieg drangen die Juden erobernd in die Logen ein, während auch hier die christlichen Brüder es vorzogen, kampflos den Juden das Feld zu räumen. Damals wurden zahlreiche neue Logen zu dem offenkundigen Zwecke gegründet, die Juden zu begünstigen. So die Loge der Schauspieler von Drury Lane, welche die jüdischen Schauspieler in die Höhe bringt. Die Loge des Savage Club, welche die gelbe Presse unterstützt und den jungen Nachwuchs der Zeitungsmenschen, der Newspaper Man, fördert. Die Juden, die in der Zeit der alten Werkmaurerei mit dem Logenwesen nichts zu tun hatten, dann im 18. Jahrhundert allmählich zugelassen wurden, heute triumphieren sie. Wenn es richtig ist, dass die englische Freimaurerei die Grundlage für den Imperialismus Chamberlains darstellt, und die steht außer Zweifel, so darf nicht übersehen werden, dass die Leitung der Freimaurerei in hervorragendem Maße jüdisch ist. Dass der Herzog von Connacht, der Bruder König Eduard des Siebenten, als Großmeister an der Spitze steht, ändert an dieser Tatsache ebenso wenig, wie dass der Großmeister-Stellvertreter, der Pro Grand Master, Lord Amthill heißt. Bezüglich Englands kann man nun die Frage nicht so stellen, wer ist dort Freimaurer? Die Frage müsste umgekehrt so lauten, wer ist dort nicht Freimaurer? Denn alles, was Namen und Geltung hat, die Mitglieder der königlichen Familie, die Minister, die Lords, die Parlamentsmitglieder, die Angehörigen der Presse, die Großkaufleute, die Bankdirektoren und so weiter, gehören fast ausnahmslos dem großen Freimaurerbunde an. Selbstverständlich auch der Großrabbiner. Und die bekannte Zeitung The Times trägt die Freimaurerzeichen in Mosaik offen und für jedermann sichtbar vor ihrer Eingangstür. Freimaurerei und Judentum sind dort derart miteinander verwoben, dass ein englischer Schriftsteller allen Ernstes erklärt, der Freimaurer ist nichts als ein künstlicher Jude. In der englischen Zeitung The Eyewitness sagt ein ungenannter Verfasser, dass die gegenwärtige Lage der Juden in England am sinnfälligsten dadurch gekennzeichnet werde, dass sie die Vorherrschaft in den geheimen Gesellschaften errungen haben, namentlich in der Freimaurerei. In dem bemerkenswerten Buche von Eduard de Marsch über die Rothschilds wird festgestellt, dass sie seit 1809 dem Freimaurerorden angehören, und zwar sowohl deutschen als französischen und englischen Logen. Dies sei der Grund, warum gegen dieses mächtige Haus so gar nichts unternommen werden könne. Jeder Anschlag würde im selben Augenblicke von Brüdern verraten und durchkreuzt. Diese Bemerkung wird verständlich, wenn man bedenkt, dass jeder Freimaurer verpflichtet ist, jeden Bruder auf Gefahren aufmerksam zu machen, die ihm drohen. Darin liegt wohl der Hauptwert der Freimaurerei für das Judentum, zumal sie zahllose Nichtjuden für ihre eigene, engere Organisation dienstbar macht. Diese eigentliche Organisation des Judentums ist bekanntlich die Alliance Israelite und Moses Montefiore ihr bedeutendster Vertreter. Bruder Moses Montefiore stammt aus Livorno in Italien, ließ sich aber später dauernd in England nieder. Er gewann die Gunst der Königin, wurde von ihr zum Ritter ernannt und später zum Baronet erhoben. Montefiore hat sich außerordentliche Verdienste um das Judentum der ganzen Welt erworben und zahlreiche Reisen unternommen, um für seine Rassengenossen Vorteile aller Art herauszuschlagen. Seine Zugehörigkeit zur Freimaurerei kam ihm dabei trefflich zustatten. Bruder Montefiore war auch bei uns nicht unbekannt. Als in Ungarn die 1867er Verfassung eingeführt wurde, verwendete er sich persönlich bei Franz Deeg, Baron Josef Ötvös und Bruder Graf Andrassy, dem damaligen Ministerpräsidenten, um die Gleichberechtigung der Juden durchzusetzen. Schon vorher hatte er sich mit den Brüdern Ignaz Hirschel und Moritz Warmann in Ofenpest in Verbindung gesetzt und durch sie einen Zweigverein der Allianz Israelite in Ungarn ins Leben rufen lassen. In der entscheidenden Stunde machte er dann die erwähnten Besuche, konnte aber von diesen Staatsmännern keine bestimmte Zusage erhalten. Die Frage sei noch nicht für eine Entscheidung reif. Aber Montefiore bestand auf seinem Schein, das heißt, er berief sich mit allem Nachdruck auf die patriotischen Verdienste der Juden und so kam schon am nächsten Tag der Kultusminister Baron Ötvös zu ihm mit dem Entwurfe von zwei Paragraphen, welche die Juden mit den Christen in den bürgerlichen und politischen Rechten gleichstellten und alle gegenteiligen Verordnungen und Gebräuche aufhoben. Vergleiche die freimaurerische Zeitschrift Heinal 1885 Seite 101. Aus diesen Ausführungen, die durch unzählige weitere Beispiele erhärtet werden könnten, geht zur Genüge hervor, dass die Juden in der Freimaurerei in einer Stärke vertreten sind, die ihrer Kopfzahl bei weitem nicht entspricht. Es geht daraus hervor, dass die jüdischen Freimaurer überall die tätigsten und beharrlichsten Arbeiter sind und es auch verstehen, sich zur Geltung zu bringen. Weiters geht daraus hervor, dass sie in allen Ländern nach der Führerschaft innerhalb der Freimaurerei streben, sie in vielen Staaten auch bereits an sich gerissen haben und nun in ihrem Sinne, das heißt vornehmlich zugunsten ihrer Rasse auszunutzen, bestrebt sind. Endlich geht daraus noch hervor, dass es insbesondere Juden sind, welche die Politik in die Loge hineintragen und die anderen Brüder in gleichem Sinne beeinflussen. Wenn nun die Verhältnisse wirklich so liegen, so ist wohl die Frage berechtigt, ob denn im ganzen Deutschen Reiche gar niemand dieses Spiel durchschaut, sich auflehnt und dem herrschsüchtigen Judentum entgegentritt. Die Antwort ist die: Viele Tausende sehen es und schweigen. So mancher hält sich durch seinen Logeneid oder durch sein Gelübde gebunden, wer sich aber ernstlich dagegen auflehnt, dem trifft der Zorn der Loge, er wird gesellschaftlich bloßgestellt, es werden ihm niedrige Beweggründe untergeschoben, es folgt der geschäftliche Verruf und die wirtschaftliche Vernichtung. Mit einem Male fühlt er die Degenspitzen sämtlicher Logenbrüder auf seiner Brust. Das Sinnbild von ehedem wird zur rauen Wirklichkeit. Bruder Findl, einer der selbstlosesten und edelsten Freimaurer, weiß davon, ein Lied zu singen. Er war ein überzeugter Gegner des sogenannten christlichen Prinzips und wetterte in Wort und Schrift gegen jene Bestimmung, durch welche den Juden der Zutritt zur Loge verwehrt wird. Bruder J. G. Findl hat seine Anschauungen im Laufe der Zeit gründlich geändert.